WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 1. August 52. Der Aquädukt Aqua Claudia wird in Rom eingeweiht. 10 Millionen Menschen von der Dürre bedroht. Der Krieg und Kampf ums Wasser, längst Realität. Die Menschen haben sich zu Tausenden auf die Flucht gemacht, um irgendwo einen Tropfen Wasser zu finden. Climate change and water stress. Klimawandel und Wasserknappheit sorgen dafür, dass wir die Grundversorgung und das Menschenrecht auf Wasser nicht mehr gewährleisten können. Sagt UNICEF. Wasser ist Leben und Lebensmittel Nummer 1. Die alten Hochkulturen der Ägypter, Babylonier und Iraner wären ohne gute Wassersysteme nicht lebensfähig gewesen. Doch kein Reich der Antike hat die technische Entwicklung der Wasserversorgung so ausgeklügelt vorangetrieben wie das Römische Reich vor 2000 Jahren. Seit dem Altertum besingen Dichter das Wasser. Und für Komponisten wird es zur Quelle der Inspiration. Sie ahmen Rauschen, Fließen und Plätschern nach und schaffen Werke wie Händels Wassermusik, Debussys La Mer, Schumanns Rheinische oder Smetanas Moldau. Von den sieben Weisen hat Thales von Milet das Wasser als Urstoff aller Dinge bezeichnet. Erzählt Vitruv. Der berühmte römische Architekt und Ingenieur hat dem Wasser im 1. Jahrhundert vor Christus ein ganzes Buch gewidmet. Wasser ist das Unentbehrlichste, sowohl zum Leben als zur Verschönerung desselben und zum täglichen Gebrauch. Die Versorgung der Megacities wie Tokio, Delhi, Shanghai oder New York mit Trinkwasser sind noch heute ein Problem. Vor allem die Entsorgung des Schmutzwassers. Vor 2000 Jahren ist Rom die Megacity schlechthin. Rund 800.000 Einwohner, Tendenz steigend. Die Trinkwasserversorgung ist das Wichtigste überhaupt. Bis heute beeindrucken die gewaltigen Baureste der Aquädukte der römischen Fernwasserleitungen. In der Türkei, in Nordafrika, in Jordanien und Israel, in Trier, Xanten und Köln. Und natürlich in Rom. Hier wird am 1. August des Jahres 52 die 8. Fernleitung für Rom eingeweiht, die Aqua Claudia. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das ohne öffentlichen Akt geschehen ist, meint Professor Werner Eck, Althistoriker an der Universität Köln. Doch die Überlieferung schweigt zu dem Ereignis. Das Problem ist dabei, an welcher Stelle eigentlich. Eine Wasserleitung ist lang, aber das man so etwas mit einem öffentlichen Akt, mit Reden und so weiter begangen hat. Dazu ist die gesamte römische Kultur viel zu sehr auf Öffentlichkeit ausgerichtet gewesen. 68,7 Kilometer zieht sich die Aqua Claudia von den Quellen über die grünen Hügel der Campagna di Roma. Mal flach über die Höhen, mal in unterirdischen Tunneln durch die Berge. Über die tiefen Täler führen 14 Kilometer gewaltige Ziegelstelzen das Wasser. Die Aquädukte sind ja alle Bogenbrücken. Und wie baut man Bögen? Man baut ein Holzgerüst in der Form des Bogens, setzt den Bogen oben auf und nimmt dann das Gerüst drunter weg. Der Bogen von seiner Statik her steht dann alleine, wenn man ihn geschlossen hat. Professor Günther Gabrecht ist Wasserbauingenieur an der TU Braunschweig. So werden bei sehr hohen Aquädukten Arkaden übereinander gesetzt, um die großen Höhen zu erreichen. Denn 50 Meter Höhe, wie beim Pont du Gard, sind mit einer Bogenreihe nicht zu erreichen. Denn schon der alte Vitruv empfiehlt, Arkadenhöhen von 21 Metern nicht zu überschreiten. Daran halten sich die antiken Baumeister, wie Aquäduktruinen mit bis zu 3 Arkadengeschossen belegen. Es ist ja so, dass ein Aquädukt, der ja nur oben einen etwa 2 Meter breiten Kanal trägt, 50 Meter hoch ja eine ganz flache Scheibe ist, die in der Landschaft steht. Natürlich nimmt der Aquädukt in seinem Bau nach unten etwas in der Breite zu. Es bleibt aber eine Scheibe. Und das geringste Erdbeben bringt diese Scheibe zum Einsturz. Die Ingenieursleistung nötigt bis heute Bewunderung ab. Zumal über die 69 Kilometer durch Berge und Täler ein gleichmäßiges Gefälle, so wie Truf, von nie mehr als 5 Metern pro Kilometer berechnet werden muss. Nach heutigen Erfahrungen mit Großbauprojekten erstaunt es, wie wenig bei den Römern schiefgegangen ist. Aber es kam vor, sagt Werner Eck. In Afrika, bei Salde, heute Algerien, da hat man auch eine Wasserleitung anlegen wollen und dazu einen Tunnel gegraben durch einen Berg. Und man hat von beiden Seiten begonnen und ist ständig aneinander vorbei. Wir haben einen solchen Fall etwa auch in Gerasa, Jordanien. Da hat man heute noch die entsprechenden Tunnel, die aneinander vorbeigelaufen sind. Kann passieren. Eine Katastrophe aber angesichts der enormen Baukosten. Aus heutiger Sicht ist es schwierig, eine Vorstellung von den Kosten solcher Großprojekte zu gewinnen. Ein Beispiel: Für die Fernwasserleitung in die kleinasiatische Metropole Alexandria Troas, unweit des legendären Troja gelegen, übernimmt Kaiser Hadrian die Baukosten. Aber das hat dann so viel Geld verschlungen, dass am Schluss die Finanzfunktionäre von Hadrian sich darüber beschwert haben, das gesamte Geld, die gesamten Einnahmen von der Provinz Asia würden hier investiert. Sofern Hadrians Finanzminister nicht übertreiben, die Wasserleitung für eine einzige Stadt verschlingt die Einnahmen einer der ertragreichsten Provinzen des Reiches. Wir wissen ja auch bei der Aqua Claudia, die soll ja 350 Millionen Sesterzen gekostet haben. Das ist natürlich eine Riesensumme. Man könnte es doch vielleicht vergleichen, wenn ich mich jetzt recht erinnere, hat das gesamte römische Militär in einem Jahr deutlich weniger gekostet als diese Wasserleitung. Mehr als der Jahresetat des Militärs im gesamten Römischen Reich? Das ist ein Wort. Sicher, 14 Jahre dauert der Bau. Begonnen unter Caligula, vollendet unter Kaiser Claudius. Aber am selben Tag wie die Aqua Claudia wird noch eine weitere Wasserleitung für Rom eingeweiht. Die Aqua Annio Novus, 87 Kilometer lang. Die Hauptstadt Rom war mit Abstand die bestversorgte Stadt des gesamten Reiches. Rund 130 Liter Trinkwasser verbraucht der Bundesbürger heute pro Tag. In vielen Ländern der Dritten Welt stehen nur 20 bis 50 Liter zur Verfügung, Tendenz sinkend. Manche gehen täglich bis zu 10 Kilometer zu Fuß bis zur nächsten Trinkwasserquelle. Im alten Rom aber, so haben Archäologen berechnet, werden täglich zwischen 370 und 450 Liter Trinkwasser pro Kopf verbraucht. Also das Dreifache des heutigen Bundesbürgers. 441 Jahre lang nach der Gründung von Rom waren die Römer mit dem Wasser aus dem Tiber zufrieden. Schreibt Frontinus in seinem Handbuch De Aqueductu. Der hoch angesehene Senator und Konsul, langjähriger Statthalter der Provinz Asia und auch in Köln, wird im Jahr 97 in Rom mit dem Amt des Curator Aquarum betraut. Von Wasserwirtschaft hat der erfahrene Politiker keine Ahnung. Wohl zur eigenen Einarbeitung unternimmt Frontinus eine nüchterne Bestandsaufnahme der stadtrömischen Wasserversorgung und ist beeindruckt. Kann man diese so zahlreichen Wasserbauten mit den überflüssigen Pyramiden vergleichen? Oder mit den nutzlosen, aber weithin gerühmten Werken der Griechen? Aber er stellt nach sorgfältiger Analyse aller neuen Fernwasserleitungen für Rom fest, dass viel mehr Wasser in die Stadt geleitet wird, als in den Akten verzeichnet ist. Wohin verschwindet das Wasser? Ich habe herausgefunden, dass in den meisten Verteilerbauwerken größere Messrohre eingesetzt waren als bewilligt. Sogar solche, die nicht mal geeicht waren. Unter Grundbesitzern außerhalb Roms, unter Privatleuten in Rom und auch unter seinen eigenen 700 Mitarbeitern sind offenbar zahlreiche Spitzbuben unterwegs. Die Grundbesitzer bebauen die Schutzstreifen zu beiden Seiten der öffentlichen Wasserleitung mit Gebäuden und Bäumen. Bäume schaden besonders, weil ihre Wurzeln die Gewölbe und Seitenwände schädigen. Geldstrafe 10.000 Sesterzen. Rohre in der Stadt habe ich allenthalben angebohrt vorgefunden, durch jemanden, der Meister der Einstiche genannt wurde. Gemeint sind offenkundig Mitarbeiter seiner eigenen Behörde, die sich ein nettes Zubrot durch illegalen Wasserverkauf verdienen. Wer Gerinne, Kanalleitungen, Bogenreihen, Bleirohre, Tonrohre, Verteilerbauwerke oder Brunnenbecken der öffentlichen Wasserleitungen vorsätzlich anzapft, unterbricht oder anbohren lässt, der soll verurteilt werden, dem stadtrömischen Volk 100.000 Sesterzen zu zahlen. Eine stolze Strafe. Sie entspricht dem Jahresgehalt der höchsten Amtsträger. Ein Teil des Wassers dient der Versorgung der kaiserlichen Paläste. Ein weiterer Teil wohlhabenden Römern, die mit Genehmigung des Kaisers eine kostenpflichtige Privatleitung bauen dürfen. Der weitaus größte Teil des Wassers dient der öffentlichen Versorgung. Hunderten Brunnen, an denen jeder Wasser zapfen darf, ständig fließenden Rinnen, die Straßen säubern. Und zur Versorgung der Bäder, der Tuchwalker. Und Zwecke, die nur zu erwähnen, schon anstößig ist. Frontinus scheint sich bei dem Gedanken schon zu ekeln. Rom muss viele öffentliche Toiletten gehabt haben. 144 sagen die einen, 254 die anderen Quellen. Teils marmorgeschmückte Anlagen, in denen bis zu 80 Menschen Po an Po gleichzeitig ihr Geschäft verrichten. Fließendes Wasser plätschert um den Fußbereich und unter den Sitzbänken spült rauschendes Wasser den Rest in die labyrinthartige Unterwelt Roms. In früher Zeit lief das über die Straßen hinweg und in den nächsten Bach, in den nächsten Fluss und ging dann weg. So Günther Gabrecht. Schon 500 vor Christus wurde der größte dieser Abwasserkanäle unterirdisch verlegt und das ist die berühmte Cloaca Maxima, die auch heute teilweise noch in Betrieb ist. 3 Meter breit und bis zu 4 Meter hoch führt sie Roms Abwasser aus allen Stadtteilen unterirdisch in den Tiber. Ihrer Göttin, der Venus Cloacina, ist auf dem Forum Romanum sogar ein eigener Schrein geweiht. Und die Spülung erfolgte durch das Überschusswasser aus den öffentlichen Brunnen. Im alten Rom plätschert es Tag und Nacht. Und lange bevor das Wasser jene Orte erreicht, die zu erwähnen schon anstößig ist, rauscht es in die Fußbodenheizungen, Dampf- und Kaltbecken der öffentlichen Badeanlagen. Von Silber wird es aufgefangen, steht in funkelnden Becken, staunt über den Luxus, der es umgibt, und weigert sich weiter zu fließen. Schwärmt der antike Dichter Statius. Viele antike Bäder wurden von den späteren Archäologen wegen ihrer prächtigen Ausstattung zunächst für Göttertempel gehalten. 170 öffentliche Bäder soll Rom schon 33 vor Christus gehabt haben. Im 4. Jahrhundert werden 856 Bäder und 11 Thermenanlagen gezählt. Der Besuch des Bades gilt als gesellschaftliches Ereignis. Und selbst der Kaiser besucht gern die öffentlichen Bäder und nimmt das sprichwörtliche Bad in der Menge. Lieber Freund, ich wohne über einem öffentlichen Bad. Das Sortiment von Geräuschen ist so grässlich, dass ich bedauere, Ohren zu besitzen. Beschwert sich der römische Philosoph Seneca im Jahr 50 bei einem Freund. Wenn ein Eifriger mit Gewichten trainiert, höre ich ihn grunzen. Wenn er den angehaltenen Atem ausstößt, keucht er in hohen Pfeiftönen. Dazu jene Kategorie von Männern, die beim Baden zu singen pflegt. Oder der, der mit skrupellosem Lärm und Geplansche ins Schwimmbecken springt. Dazu der Kuchenverkäufer, der Haarausrupfer, der Wurstverkäufer, der Schneider und wer sonst noch mit seinem Geschrei Waren und Dienste anpreist. Es ist nicht zum Aushalten. Doch Senecas Frust spiegelt das Vergnügen, das die Römer im Bad hatten. Männer wie Frauen. Immer pompösere Bäder stiften die Kaiser dem Volk, gespeist aus den Wassern der neuen Fernleitungen. Mit dem Einfall der Goten im 5. Jahrhundert werden sie zerstört und das technische Wissen um die Versorgung ganzer Städte geht verloren, bis ins 19. Jahrhundert. Im Zeitzeichen erinnerte Marfa Heimbach an die Einweihung des römischen Aquädukts Aqua Claudia am 1. August des Jahres 52. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über die Malerin Ida Gerhardi. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de.